Saarländischer Rundfunk. Das Hörspiel bringt Hotel Paradiso von Marie-Louise Kaschnitz. Straßen und Straßen und Straßen. Durch Städte, Vorstädte und Dörfer. Über Brücken und Pässe, auf hohem Damm durch einsame Landschaften hin. Und auf diesen Straßen Lastwagen, Pullmans, große und kleine Personenwagen, fahrend, fahrend, fahrend, ohne anzuhalten, fortgerissen wie Treibholz auf einem reißenden Strom. Und nun eine Einzelne, die Königin der Straßen am Mittelländischen Meer, hoch über dem Golf von Salerno. Aber was wir hier erzählen wollen, ist doch keine Reisegeschichte. Rosen aus dem Süden, Gesellschaftsreise mit Verlobung am Schluss. Es ist eigentlich mehr als ein Spiel der Fantasie, gestützt auf ein paar Gerüchte und Begegnungen, auf eine ganz bestimmte Erfahrung. Die Erfahrung zweier Menschen, die für ein paar Stunden die große Straße verlassen haben. Denn es kommt ja zuweilen noch vor, dass man sich aus dem fließenden Bande befreit. In einen Seitenweg biegt man ein, steigt aus, geht eine Treppe hinauf und schon entdeckt man dieses oder jenes. Eine seltsame Pflanze. Hoch aufgeschossen, meterhohe Blütenschaft über metallisch-starrem Blattwerk. Ein Gesicht hinter einer Fensterscheibe. Kindergesicht, bleich. Mit Augen voll Angst. Oder eine Kapelle und an der Außenmauer eine Tafel. Keine alte, verwitterte mit hübschen Schnörkeln und Blumen, sondern eine ganz neue, hässliche, aus Zement. Und auf der Tafel stehen ein paar Namen. Gut zu lesen. Nellie Brown aus Chicago, Martin Schifferli aus Olten, Peter ten Hoch aus Amsterdam, Anneliese Gruber aus Nördlingen, MacDonald Stern aus Plymouth. Und das Geburtsdatum all dieser Personen ist verschieden, aber das Todesdatum ist dasselbe, der 30. Oktober des vergangenen Jahres. Und man fragt sich, was ist da geschehen? Und es wird einem beim Weitergehen dann auch gleich zugetragen, was geschehen ist. Von Stimmen, die weiß Gott woher kommen. Aus den Höhlenwohnungen unter dem Felsen. Mit ihren weißgekalkten Treppengängen, wo man keinen Menschen sieht, nur Katzen, die um den Abfalleimer schleichen. Und die Türen gehen lautlos auf und zu. Oder vom Fischmarkt. Wo die Hände der Marktfrauen in die Bottiche voll lebender Fische greifen. Und man sieht keine Gesichter, nur Hände und gleitendes, zappelndes, schuppiges Getier. Oder vom Hafen. Wo die Fische geduckt wie Gnomen auf der kochheißen Zementmole sitzen und knüpfen ihr rostrotes Garn. Von dieser vielfältigen und einzigen Stimme, die einmal die Göttin Fama hieß. Die fünf herausgeschleudert beim Zusammenstoß am Bärenfeld. Oh nein. Aufgespießt auf Nadeln, hinabgerollt ins Meer. Morgen später und hier zur Ruhe gebracht. Kurz vorher noch im Hotel Paradiso Mittagessen. 2 Stunden Aufenthalt. Genau genommen 110 Minuten. Karawane, wie jeden Tag. Und doch auch wieder anders. Sie sprachen, sie lachten, sonst tun sie das nicht. Sie haben keine Zeit, wie Herdenvieh. Jetzt an Trog, jetzt weiter. Keiner geht mehr hinunter in die Gärten. Keiner fährt im Boot zur Grotte. Keiner steigt hinauf zur Kathedrale. Aber diese doch, die Toten. Sieht doch so aus, als hätten wir es geahnt. Versucht sie festzuhalten. Lüge, Lüge. Wir wollten Geld. Wir müssen leben, Herr. Es war die letzte Karawane vor dem Winter. Vor der langen Regenszeit. So war es gewesen. Haben Sie noch vor Ihrem Tod gesprochen? Mit Antonio, dem Bootsmann. Mit Vincenzo, dem Kutscher. Mit Amadeo, dem Gärtner. Mit dem Nichts zu Hernando. Mit dem Topfspucker Paul. Mit Ihnen sind die Fremden fortgegangen. Der eine hier, der andere dorthin. Alle ein Stückchen nur, nicht weit. Dann haben Sie die Autohube gehört und sind zurückgelaufen. Gerade noch zurechtgekommen. Eingestiegen und fort. Ja, das war Schuld. das eben gerade noch den Bus erreichen, sich nicht mehr festhalten können zum Zusammensteuern. Am Bärenkap. Um 2 Uhr. Mittag war es, als sie nach Miramalfi kamen. Man hat die Hupe schon von fern gehört. Die Autohupe haben wir gehört. Und was die Einwohner des Städtchens sagten. Und versucht, uns ein Bild zu machen. Und auch ein Bild vor Augen gehabt, nämlich eine Postkarte. In dem drehbaren Ständer vor dem Andenkenladen steckt sie, neben schmachtenden Liebespaaren und Kätzchen auf Seidenkissen. Es ist eine Küstenlandschaft, der Ort Miramalfi vom Meer aus fotografiert. Diese Postkarte haben wir in der Hand gehalten und uns alles zusammengesucht. Das Hotel Paradiso und die Stelle am Bärenkap, wo der Autobus mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen und gegen die Felswand geprallt ist, wobei es verhältnismäßig wenig Tote gab, nur 5. Und dann haben wir auch den Pullman gesehen, wie er sich der Stadt Miramalfi nähert. Und fährt er nicht plötzlich langsamer? Und wird nicht die vordere Tür geöffnet, um jemanden einsteigen zu lassen? Einen, der gewohnt ist, im Fahren aufzuspringen? Einen Kontrolleur? Er trägt eine Uniform und hat einen kahlen Schädel, beinahe einem Totenschädel gleich. Die Fahrgäste des Pullmans haben große Maskengesichter. Alle dasselbe Gesicht. Sie sind unheimlich still. Dass der Kontrolleur 5 von den über den Sitzen angebrachten Namensschildern abreißt, scheinen sie nicht zu bemerken. Auch der Fahrer zieht am Ende gleichgültig die klappernde Tür wieder zu. Er setzt einen Schalltrichter an den Mund. Wir nähern uns jetzt dem berühmten Sarazenenstädtchen Miramalfi, wo im Hotel Paradiso das Mittagessen eingenommen wird. Die Dauer unseres Aufenthalts beträgt 110 Minuten. Fertig machen zum Aussteigen, bitte. Was ist uns da eingefallen? Was für unsinniges, krauses Zeug. Maskengesichter und ein Totenschädelmann, wo es sich doch offenbar um einen ganz alltäglichen Verkehrsunfall gehandelt hat. Aber wie es war vorher, das möchte man doch wissen. Und hat man dabei nicht eigentlich eine andere Wirklichkeit, eine höhere oder tiefere im Sinn? Wie es war damals? Oder wie es immer ist um die Mittagszeit, wenn der Ton der Autohupe im Ort vernommen wird? Von dem alten Kutscher etwa, der seinen Standort im Tunnel hat? Im langen Straßentunnel, der durch den großen Felsen führt. Schwarz gegen den hellen Ausgang stehen das Pferdewägelchen und der Kutscher. Ein alter, dürrer Mann steigt steifbeinig vom Bock und nimmt aus einem Kasten unter seinem Sitz eine alte, schmutzige Straußenfeder und ein Lederzeug mit Glöckchen daran. Am Mittag, wenn die Karawane kommt, mein Pferd putze ich, häng ihm die Glöckchen um, steck ihm die Straußenfeder aufs Geschirr. Zum Hotel Paradiso fahren wir und warten vor der Tür, bis einer kommt, der sich dort langweilt. Herr, sage ich zu ihm, steigen Sie ein, Herr, sage ich. Fahren Sie mit einem alten Kavalier der Straße und seinem alten Ross? Das trabt so gut wie jedes, ob es auch ins Schlachthaus soll und sein Herr ins Altersheim. Es trabt auch noch, wenn's tot ist, und der alte Kutscher, auch wenn er tot ist, hält die Zügel fest. Dort oben, auf der Straße geht's dahin im Mondschein, schellenklingelnd wie ein Sturm. Wer dann noch mit will, fährt umsonst. Doch heute, der Herr soll zahlen den Tarif und mehr. Hafer und Wein. Hafer für alle Pferde von Miramalfi. Wein für alle die alten toten Kavaliere. Hä? Los! Das war es, was wir von dem alten Kutscher hörten. einem von den 5 Männern, von denen es heißt, dass sie die Fremden fortgelockt haben. Ein anderer war der Bootsmann Antonio. Tief unterhalb des Hotels sitzt er auf einer Zementplatte dicht überm Wasser, auf dem sein Boot schwimmt. Er legt den Kopf in den Nacken und horcht. Er ist jung, hat geschmeidige Bewegungen und ein Lächeln, das zynisch wirken würde, wenn es nicht einfach traurig wäre. Spöttisch und traurig zugleich. Am Mittag, wenn die Karawane kommt, auf meinen Fingern pfeife ich 3-mal. So. Und warte, dass einer runterkommt zu mir. Ja. Eine alte Frau ist vielleicht ein Suppenhuhn lauter Sehnen und Knochen. Das sind die Neugierigsten. Ja. Die fahre ich ein bisschen spazieren und erzähle ihr, dass meine Kinder hungrig sind. Papp, papp, papp. Die Hand auf den Magen, die Hand auf den Mund. Wiege, Waage und Geld zählen. Das verstehen sie schon. Ein junges Mädchen ist vielleicht. Bei der spiele ich den Feurigen. Lass sie rudern, halt ihr das Händchen fest. Gefällt's ihr, zahlt sie. Gefällt's ihr nicht, zahlt sie das Doppelte, um wegzukommen. Ja. Ist es ein junger Mann, muss er zur Grotte. Das kostet 3-fach. Und ein Trinkgeld, wenn er aussteigen und sich die Füße nicht nass machen will. Herr, sag ich, meine Grotte ist die schönste auf der Welt. Und dann der dritte, Paolo, den sie den Topfspucker nennen. In einem Höhlenzimmer steht er vor einer Spiegelscherbe, zwirbelt den gelackten Schnurrbart auf und schminkt sich die Backenrot. Gut, Paolo. Eine Strickmütze mit roter Troddel hat er auf dem Kopf. Und neben ihm steht ein großer, bemalter Krug. Am Mittag, wenn die Karawane kommt. Damals wie heute, heute so wie morgen. Als ich ein Kind war, stand mein Vater hier, hat in derselben Scherbe sich gespiegelt, denselben Krug, denselben Ton geblasen. Dieses hübsche Grabesröcheln, den Bass in der Musik. Dieselben Späße mache ich noch immer. Geh mit seinem Teller, Paolo der Topfspucker, Paolo der Küster, Paolo der Fremdenführer, der ewige Paul. Dem Fremden wink ich Herr zur Kathedrale, zum Hafenherr, ins Wirtshaus, zu den Mädchen. Alles nicht weit und auch nicht weit vom Tod. Kein angenehmes Lachen hat dieser Spaßmacher Paolo. Der ewige Paolo, wie er sich nennt. Aber sind sie nicht alle ewig? Wie von immer und für immer? Auch der Bootsmann, auch der Kutscher, auch der junge Nichtstuer, den wir treffen, wie er vor der Bar steht und dem Pullmann nachschaut, der eben vorüberfährt. Ein hübscher, großer Junge ist er, mit langem, hellem Haar. Während er mit uns spricht, zieht er eine Spiegelscherbe und einen Kamm aus der Tasche und fängt an, sich zu kämmen. Und fängt auch schon an, die Straße hinunterzugehen mit großen, wiegenden Schritten, dem Pullmann nach. Zu schnell vorbei. Und man hat nichts gesehen. Nicht erkannt, ob einer dabei ist, eine leidlich Junge. Eine mit hungrigem Blick, der man etwas vorreden kann von Mondscheinspaziergang. Und auf sie gewartet und nie etwas Schöneres gesehen. Die man hinter die Büsche zieht und streichelt sie und zeigt ihr von ferne ein Haus. Ein schönes mit Weinberg und Garten und sagt, das ist mein Haus. Und sagt schließlich, Liebe, Liebste, Liebe. Und küsst sie und verspricht sie zum Heiraten zu holen, später. Nur gerade das Reisegeld hat man nicht. Das muss sie so freundlich sein, dazulassen. Und schon kramt sie es aus ihrem Täschchen und steigt ein und winkt aus dem Fenster mit schwimmendem Blick. Und wenn man Glück hat, ist die Reise weit und das Geld viel. Anzahlung auf ein Motorrad. Goldenes Kettchen für den Schatz. Das Nachbarskind, das hat zugesehen und springt wie eine wilde Katze aus dem Busch. Das war es, was der junge Fernando zu sagen hatte. Und wie wir ihm nachgehen, kommen wir zum Hotel Paradiso und sehen den Gärtner, der im steilen Terrassengarten zwischen Zitronenlauben, blühenden Büschen und Gemüsebeeten die kleinen Treppen fegt. Ein wenig verwachsen ist er. Klein, aber stämmig und sehr beweglich. Sein Besen vollführt einen wirbelnden Tanz. Er hat violette Hände von dem Gift, mit dem man die Reben spritzt. Und sein Gesicht hat den etwas wahnsinnigen Ausdruck eines Menschen, der mit der Erde allein ist. Ein Leben lang. Jetzt eben hebt er den Kopf, weil über ihm auf der Straße der Pullman angehalten hat und sich entleert. Er spricht mit sich selbst. Bleibst eben allein mit deinem Garten. Oh, eil dich, Amadeo. Die Karawane ist da. Feg die Treppen, bind die Ranken auf, leg die Zitronen ins Körbchen und alles für die Katz. Gar niemand kommt herunter zu dir. Niemand will sehen, was du gepflanzt hast. Die weißen Lauchstängel, den festen jungen Salat. Niemand will hören, was du zu sagen hast. Ein altes Gärtnergeschwätz vom Leben, das kommt und vergeht. Unter der Mauer stehst du und singst von der Sonne, die den Wein reifen lässt. Aber niemand beugt den Kopf über die Brüstung und schaut nach dir aus. Niemand ruft, zeig mir deinen Garten, Gärtner. Ich komme, Gärtner, warte auf mich. Ist ja, ja, auch diesen Gärtner Amadeo haben wir reden gehört und ihn gesehen. Und dann haben wir plötzlich auch die anderen gesehen, die Reisegesellschaft. Wenn auch vielleicht mit einem inneren Auge und einem inneren Ohr. Da auf der Terrasse des Hotels Paradiso haben sie gesessen. Noch immer mit ihren Maskengesichtern und so sonderbar still. Und die Musikkapelle hat gespielt. Zwei oder drei junge Männer mit Zupfinstrumenten, zwei Mädchen, die singen und dazu ganz mechanische Bewegungen machen, und Paolo, der Topfspucker, der über seinen Krug hinbläst. Es ist 12.55 Uhr. Es bleiben Ihnen noch 20 Minuten zum Aussuchen der Reiseandenken, welche die Reiseleitung bereits mitgebracht und in der Eingangshalle ausgestellt hat. Sie können auch auf die Terrasse gehen und die Aussicht fotografieren. Aber entfernen Sie sich nicht vom Hotel. Ich wiederhole, entfernen Sie sich nicht vom Hotel. Das war deutlich genug gesagt. Aber sie haben sich doch entfernt, wenigstens diese fünf, die später daran glauben mussten und deren Namen auf der Platte an der Kirchenmauer aufgezeichnet sind. Einer nach dem anderen sind sie fortgegangen, einem Zuruf folgend, einer singenden Stimme oder einem Pfiff. Sie haben die Reisegesellschaft verlassen und sich selbstständig gemacht. Zu ihrem Glück oder Unglück, wie man's nimmt. Und die erste war eine Frau. Sie horcht, beugt sich über die Brüstung und sieht das Gesicht des Gärtners zwischen den Zweigen. Während sie ihm zuhört, schmilzt die Maske von ihrem Gesicht. Sie ist jetzt eine Frau von Ende 50. Gut zurechtgemacht und noch schön. Nach ein paar Augenblicken des Horchens steigt sie auf einer kleinen, verfallenen Treppe etwas mühsam in den Garten hinab. Es ist Nellie Brown. Gestern das Atlasgebirge, morgen die Champs-Élysées, heute diese Küste. Zur Erholung. aber es geht sich leichter, jünger, auf Asphalt. Es sind mehr Spiegel da, die einen zusammenhalten. Auf dem Land wird man alt. Was sagst du, Gärtner? Ich sage, dass sie tiefer hinabsteigen müssen. Dieses ist erst der Karubenbaum. Aber drunten sind die Zitronenlauben. 10 Stufen noch. Und 10. Und 10. Noch dieses Stückchen, aber weiter nicht. Hier sind die Beete noch hübsch eingefasst. Hier stehen Bänke. Aber dort unten ist doch nichts als Erde und Gras. Die Erde ist feucht und das Gras macht Flecken. Da. Was sagst du, Gärtner? Ich sage, dass sie die Hand auf meine Schulter legen soll. Ach so. So. Schritt um Schritt. Wovor erschrecken sie? Gärtner, steh still. Es ist nicht das erste Mal, dass ich Eidechsen sehe, aber diese hat mich entsetzt. Sie war so nah und hatte den Kopf eines Drachens. Ihre Flanken waren so weiß wie Milch und flogen kein Blut in ihr. Wohin noch weiter, Gärtner? Hier in der Felsenhöhle wohnt das Schaf. Ein Schaf, sagst du? Ich kenne Schafe, aber nicht solche. Mit so wild gebogenen Hörnern, so geilem Tiergeruch. Ich fürchte mich. Ich weiß, ich hätte dir nicht folgen sollen. Ich fühle Schweiß auf meinen Wangen, vielleicht auch Tränen. Mein Gesicht zergeht. Wohin noch, Gärtner, und wozu, wohin? Zum Niedersitzen am Olivenbaum. Ach. 10 Stufen noch. Ja, an einen Baum zu lehnen wäre gut. Aber dieser ist hart und rissig. 2 Stämme ineinander eingefügt, wie 2, die ringen und sich töten wollen. Oder mich töten. Jetzt, was tust du, Gärtner? Ich schneide mit dem Messer eine Frucht auf. Die Dame soll essen vom Lelagran. Vom Fleisch, das süß ist zwischen 1000 Samen. 1000 Damen, 1000 Kinder. Wir sind arm, schöne Damen. Ich will die Frucht, weil ich sehr durstig bin. Ich will mich setzen, weil ich müde bin. Aber dein Garten, Gärtner, gefällt mir nicht. Die Erde ist so schwarz wie Friedhofserde. Die Wurzeln sind wie Schlangen. Was war das? Das ist das Meer. 8 Wellen kommen sanft, die 9. schlägt den Felsen. Gerade die 9? Und immer wieder? Alles immer wieder. Saat, Ernte, Fäulnis. Sprich mir nicht davon. Halt mir den Spiegel, Gärtner. Bin ich das? So grau? So hexenhaft mit einem Male? Verschmiert vom roten Saft von Schweiß und Tränen? Die Nägel, schwarze Monde, um den Hals faltige Gänsehaut. Oh, so alt mit einem Mal. Dann will ich's sein. Will in der fetten schwarzen Erde wühlen, als grübe ich mir das Grab. Und nicht mehr weiter. Jede 9. Welle schlägt an den Felsen. 9-mal. 9-mal 9. Und müd sein will ich dürfen. Meine Stirn an diese raue, wilde Rinde lehnen, die tätowiert mich. Alle Schicksalslinien, solange glättet, sind dann wieder da. Bist du, Verwachsener, mein letzter Freund? Ach, niemals Freundin will ich sein und niemand. Will kein Gesicht mehr, keinen Namen haben, nicht mehr gerufen werden. Da sitzen wie die alten Weiber, schlaff, im Auge nur das Glitzern. Mir sind die Kinder groß und fremd geworden. Gebär ich noch einmal? Und meinen Tod? Das war Nelly Brown aus Chicago. Und jetzt Pieter ten Hoch aus Amsterdam. Er ist weißhaarig und hat ein rosenrotes, kräftiges Gesicht. Er ist auf die Straße hinausgegangen, um sich ein wenig die Füße zu vertreten. Aber da kommt schon das Wägelchen herangerollt. Nur eingestiegen, Herr. Ich hab nicht Zeit. Ich darf die Abfahrt nicht versäumen. Nur gerade ein Stück. Die Straße kenne ich schon. Es fährt sich anders unter freiem Himmel, in frischer Luft. Sie könnten's wiedersehen. Was? Wiedersehen? Die Schlucht, den Wasserfall. Trinken wir einst Aqua Felice, Herr. Was soll das heißen? Trinken so wie einst. Ich kenne den Herrn. Ich habe ihn schon gefahren. Ich kenne alle wieder, auch nach 20, nach 30 Jahren. Auch allein. Ich weiß nicht, wo wir sind. So viele Namen, so viele Orte. Alle sind sie schön. Und keiner bleibt. Man hat den Kopf so voll. 3 Wochen Urlaub, mir vom Arzt verordnet. Noch 6 und einen halben Tag. Dann heißt es wieder, bereiten Sie die Sitzung vor und Fräulein, geben Sie mir die Akten, Riss und Co. Herzrissgefahr. Tja, das zerrissenes Herz. Ja, ja. Was sagst du? Sie wollten damals bei uns bleiben, Herr. Nie. Nie mehr fort von hier, wir beide. Nie. Ein Haus für uns allein. Wo soll es stehen? Vielleicht am Strand. Da schwimmen wir am Morgen. Da bauen wir den Turm aus weißen Kieseln und werfen ihn mit schwarzen Kieseln ein. Dort oben bei der Kaktusfeigenwand. Aus ihren Stacheln blühen Gesichter auf. Nein, dort bei der Kapelle. Glocken wie Pferdsgalopp. Das schwarze Pferdchen. Auf seinem Rücken trägt's uns aus dem Schlaf. Nein, dort, am Grund der Schlucht. Da ist es kühl. Das Wasser springt und spricht. Wir schweigen still und stehen unterm Glassturz. Wie Wachsfiguren. 100 Jahre lang. Kutscher, halt an! Zeig uns den Weg zur Schlucht. Kutscher, halt an! Zeig mir den Weg zur Schlucht. Dort war's. Die Dame trug ein weißes Kleid, lief uns voran, verlangte einen Becher. Ich hatte keinen. Gutes Herz, wie kühl. Da stürzt's vom Felsen, brodelt in den Kessel, sucht sich den Weg. Und was verronnen ist, ersetzt sich wieder. So wie unsere Tage. Einer dahin, da, sieh, ein neuer kommt. Ein Morgen, übermorgen, übermorgen. Für dich und mich. Ist Ihnen schlecht, Herr? Soll ich Wasser holen? Mir ist nicht gut und doch auch wieder gut. Besser denn je. Ich sehe den Regenbogen im Wasserfall. Ich höre die Stimme meiner verlassenen Braut. Die ließ ich gehen, weiß schon nicht mehr warum. Und sehe sie jetzt, ein Wachsbild unterm weißen Wasser stehen. So süß wie je so jung. Aussteigen will ich, Kutscher, näher gehen. Man trinkt nicht nur Vergessen, auch Erinnerung. Erinnerung. Das war es vielleicht, was der alte Holländer abseits der Straße suchte. Und der junge MacDonald Stern aus Plymouth? Nein, der suchte sie wohl nicht. Der wurde von ihr heimgesucht und gequält. Denn man soll nicht meinen, dass er noch zu jung dafür war. Auch mit 24 hat man schon Erinnerungen. Auch mit 24 Jahren hat man schon so etwas wie eine Vergangenheit. Dabei macht es nichts aus, dass der junge MacDonald eine Brille trägt und aussieht wie ein Stubenhocker. Und dass er zweimal stolpert und beinahe hinfällt auf dem steilen Treppenweg durch die Gärten, auf dem Zickzackweg mit dem altmodischen Schnörkelschildchen Down to the Sea. Bist du der Bootsmann, der gepfiffen hat? Ja, junger Herr. Wie machst du das? Auf deinen Fingern? Nein. So. Ist doch kinderleicht. Ich kann es nicht. Ich hab's nie gekonnt. Auch damals nicht. Zur Grotte, junger Herr. Damals wie heute. Ich hörte draußen pfeifen, riss mir den Latz vom Hals, was ich nicht durfte, und sprang vom Essen fort, was ich nicht durfte, und draußen vor der Tür stand er schon und wartete auf mich. Zur Grotte, junger Herr. Ich lasse Sie rudern. Ich komm ja, aber rudern kann ich nicht. Ich hab's seit jenem Abend nicht getan. Wie heißt du, Bootsmann? Er hieß Anthony. Ich heiße Antonio. Warte, ich komm zur Treppe. So, jetzt einen großen Schritt. So. Ja. So, das ging noch gut. Nimm deine Brille ab. Dann sehe ich nichts. Dann siehst du mehr. Das Große, nicht das Kleine. Greif zu. Oh, so hast dich nicht. Es geht nicht weit. Wohin nicht weit? Zur Grotte erst. Zum Fischfang in der Nacht. Acetylenlicht, wie ein Leuchtturm stark. Angeln aus Nylon. Wenn der junge Herr geschickt ist, kann er Tintenfische fangen. Er hatte nichts als eine Taschenlampe und griff die Fische mit den Händen. Es war auch nicht das Meer. Ein Weiher nur. Doch tief genug. Zieh deine Jacke aus. Es geht ein Wind, ich würde mich erkälten. Ich schwitze schon, ich bin ein Muttersöhnchen. Ich tue, was meine Eltern sagen. Immer, was meine Eltern sagen. Jetzt zur Arbeit, jetzt auf die Reise, jetzt zum Traualtar. Verstehst du mich, Antonio? Nicht alles, junger Herr. Ruhig die Hände. Tiefer den Kopf, so die Ruder beigelegt, so in die Grotte. Ich will nicht hinein. Es ist so dunkel, so schaurig still und keiner da als wir. Wirst du jetzt mit mir streiten? Mich stoßen, dass ich falle? Dies ist die grüne Grotte. An der ganzen Küste gibt's keine schönere. Oh, viele Farbaufnahmen hat man gemacht, gefilmt. Entdeckt hab ich sie. Ja, ich bin der Kustode. Der Eintritt kostet $1. Was hast du, junger Herr? Ich? Nichts. Nur, dass ich damals mit ihm gestritten, ihn gestoßen habe. Wie Kinder tun, nicht? Wusste, er konnte schwimmen, aber damals konnte er es aus irgendeinem Grunde nicht. Er ist nicht wieder aufgetaucht. Nie mehr. Ich sehe da etwas. Eine graue Hand. Fahr hin, Antonio. Das ist ein Stein. Dort! Rotes Haar! Das ist Farnwedel. Niemand hat uns gesehen. Ich laufe nach Haus. Erzähle. Vater und Mutter schauen sich an, so seltsam. Vater, Mutter sagen, sei still. Du hast geträumt. Kein Wort zu keinem, du hast's geträumt. Nimm die Ruder jetzt, ich kann nicht mehr. Ich bin ein Muttersöhnchen, hab schon Schwielen. Er war ganz anders, fast wie du. Ein Mann. Er konnte auf den Fingern pfeifen und Kiesel auf dem Wasser tanzen lassen. Wohl 20 Mal. Ist es auch wahr, dass wir heute Nacht zusammen fischen fahren? Warum denn nicht? Den Kopf herunter, Herr. Bist du mir nicht böse, Anthony? Wie hell die Sonne scheint. Was tust du jetzt? Ich decke dich mit meiner Jacke zu. Du frierst. Bist nicht bei dir. Er war mein Freund. Bist du mein Freund, Antonio? Ja. Ja, junger Herr. Während der junge MacDonald Stern, in dem Bootsmann Antonio seinen ertrunkenen Kinderfreund wiederzufinden meint, geht dort oben auf der Terrasse der Pfarrer Martin Schifferli aus Olten einer ganz anderen Erfahrung entgegen. Auch ihn treibt es plötzlich, die Gesellschaft zu verlassen. Seine Frau ruft ihm nach. Martin! Martin! Wohin? Den Berg hinauf! Ein Stückchen nur. Zur Kirche. Es ist Sonntag heute. Leise. Sonntag ja, doch keiner wie bei uns. Heidnischer Philippans. Gehst du allein? Nein, nicht allein. Einer hat mir zugewinkt. Der Hanswurst Paolo mit der Zipfelmütze. Da steht er. Zeigt hinauf. Hörst du? Die Glocken. Das sind böse Glocken. Martin, komm bald zurück. Fremde Sonntagsstunde. Und doch in Gottes herrlicher Natur. Wenn ich daheim bin, will ich der Gemeinde davon erzählen. Hey, was war das, Kasperl? Der Krüppel, Herr. Er kann nicht besser reden. Das Rad hat ihm das Trommelfell zerrissen und ihm die Glieder lahmgeschlagen. Da, armer Mann. Da. Nimm. Das Rad, sagst du? Was denn für ein Rad? Wir gehen den Mühlenweg. Dort in den Fenstern hängen Lumpenkränze. Aus schwarzen Lumpen wird Papier gemacht. Die Arbeiter sind Kinder. Lustig, wie? Sind Kinder? Lasset die Kindlein zu mir. Das war die letzte Predigt vor den Ferien. Die Stufen jetzt. Zur Kirche, hier hinauf. Ich möchte gerne mit dem Pfarrer sprechen. Ich weiß, er hat nicht meinen Glauben, aber wir sind doch Christen, alle zwei. Und Brüder. Von dem Besuch schreibe ich dann ins Sonntagsblatt. Verstehst du mich? Dem Pfarrer. In der Kirche. Nur eingetreten, Herr. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe nur einen Sarg, bedeckt von schwarzem Samt. Ist euer Pfarrer tot? Tot ist er. Aber nicht im Sarg. Kein Rätsel, nur eine Kriegsgeschichte. Von Verfolgten, die er versteckt hat. Von Miliz, die kam und schrie vorm Tor, Pfarrer, mach auf! Dies ist ein Katafalk. Verfolgte, sagst du? Es ging hitzig zu. Manch einer hätte sich noch retten können, hat's nicht getan. Auch unser Pfarrer nicht. Er ist geblieben. Hier in seiner Kirche. Herumgelaufen eine halbe Nacht. Hat sich damit beschäftigt, abzustauben. Jetzt liegt viel Staub. Es ist schon lange her. Wollt ihr die Mitra sehen? Ein Geschenk Karl von Anjou's. Zeig mir die Mitra, ja. Der Schrank ist zugesperrt. Ich suche den Schlüssel. Es sind viele Cherubin mit Flügeln drauf. Blutende Herzen, da. Ich bin der Küster. Der Pfarrer. Wann, sagst du? Um Mitternacht? Um Mitternacht. Oder am frühen Morgen. Sie haben ihn erschlagen. Sein Leib über die Mauer in den Bach gestürzt. Die Räder machen Lärm. Hat niemand etwas davon gehört? Das hättest du mir nicht erzählen sollen. Ich sehe das vor mir. Werd's nicht mehr vergessen. Am Samstag, wenn ich meine Predigt schreibe, im Garten sitze, in der Bohnenlaube. Am Sonntag, wenn ich durch die Bänke gehe, Gesangbücher verteile. Überall werde ich von jetzt an eurem Pfarrer sehen, wie sie ihn durch die Kirche schleifen. Hier und hier. Und hier, was sagst du, Küster? Nichts. Nur die Besichtigung ist nicht zu Ende. Ich gehe voraus, die Treppe dort zur Krypta. Ich weiß, Küster, dass du mich nicht verstehst. Aber ich muss dir sagen, wie das war. Kein Krieg, kein Hunger, auch kein Widerstand. Kein Warten auf die Häscher in der Nacht. Die Sonntagspredigt und der Sonntagsbraten. Und Blumen vor den Fenstern, fleißiges Lieschen. Und ab und zu der Schlag der Kuckucksuhr. Kein Stäubchen je auf der Soutane. Hörst du? Herr! Hier hinunter. Ich beneide ihn. Verstehst du, Küster? Ich beneide ihn. Er hat getan, was ich hätte tun wollen. Er ist gestorben, wie ich sterben wollte. Ist in die Hände des lebendigen Gottes gefallen. Was kommt hier nicht hinunter, Herr? Was zeichnet ihr auf die schwarze Decke in den Staub? M.S.C.H. Nur meinen Namen, Küster, dass ich zu ihm gehöre, dass ich einst ihn finde, meinen lieben Bruder Cherubin. Das war Martin Schifferli, der die Gesellschaft verließ, um eine Sonntagsstunde in Gottes herrlicher Natur zu erleben und der dort oben in der alten Kirche etwas ganz anderes erfuhr. Und während er noch dort steht und die Anfangsbuchstaben seines Namens auf das staubige Bahrtuch schreibt, hat auch die letzte der fünf zum Tode bestimmten die Reisegesellschaft verlassen. Wie der alte Holländer ist sie durch die Hotelhalle auf die Straße hinausgegangen und ein paar Schritte auf das Städtchen zu. Aber schon bleibt sie stehen und schaut entzückt über das niedere Mäuerchen und die Zitronengärten hinunter aufs Meer. Und diesen Augenblick benützt der junge Fernando, um ein Gespräch anzuknüpfen. Wie schön sie sind. Ich sehe zwei Inseln dort. Die Seligen. Die Seligen? So heißen sie. Ein Tänzer hat sie gekauft. Um dort allein Figuren zu erfinden. Sie zu tanzen auf der Narzissenwiese. Das gefällt mir. Um Geld zu machen. Schön sind ihre Haare. Soll ich sie zu den Inseln fahren? Nein. Durst haben sie vielleicht? Ja, Durst. Dort ist die Bar, wir können trinken gehen. Sie haben Langeweile? Oh, heute nicht. Ich schaue sie an. Ich war nicht beim Friseur, man kommt nicht dazu. Keine Zeit, zu gar nichts kommt man beim Reisen. Gehen wir hinüber. Der Barmann ist zum Essen, aber ich werde sie bedienen. Ich weiß ein Getränk, sehr heiß, sehr kühl. Sind Sie von drüben, Fräulein? Nein, ich bin nicht von drüben. Bin nur eine Schullehrerin aus Deutschland. Nie gereist und nicht mehr jung. Viel oder wenig, Soda? Ich glaube, ich verstehe davon nicht viel. Sie sehen aus, als ob Sie alles wüssten. Auch, dass ein Mensch an dieser schönsten Küste sehr schlecht gelaunt sein kann. Nein, ich verstehe nicht alles. Jetzt zum Beispiel kommt es mir vor, als hätte ich eines nie verstanden. Was? Zu leben. Aber jetzt, leben Sie. Jetzt ja. Zum ersten Mal auf dieser Reise. Ohne schöne Aussicht und ohne Kunst. In einer schäbigen Bar. Wenn Sie getrunken haben, zeige ich Ihnen, wo ich zu Hause bin. Die Hohe Pinie. Das Stückchen Ölwald. Rosarotes Haus. Nachts, wenn der Mond scheint. Heute Nacht. Wenn heute der Mond scheint, sind wir schon weit fort. Sie kommen wieder. Bald. Ich hole Sie. Da hätten meine Schülerinnen Spaß. Ich wäre brav. Ich säß in der Klasse, die Hände still gefaltet, betete sie an. Wie lange? Bis sie mit mir kommen. Dort in mein Haus, für immer. Glaubst du es nicht? Ich will's ja glauben, doch, ich glaub es schon. Was haben Sie denn da? Nur eine Karte. Ich möchte wissen, ob es weit von hier ist. Die Reise, meine ich. Ob ich genug Geld... Ob Sie genug... Auch nichts. Sie haben sonderbar ernsthafte Augen. Haben Sie schon mal versucht, sich in der blitzenden Maschine zu spiegeln? Wie es einen da verzerrt? Wie man da aussieht? So und so und so und so. Musik dazu. Und so und so, ja, das ist lustig. Zwei Riesen jetzt, zwei Zwerge. Jetzt zwei Wänste, zwei Wackelköpfe, die einander stoßen. Sich küssen. Die sich küssen. Ich möchte Ihnen etwas sagen, Fräulein. Ich hab's nicht ernst gemeint zuerst. Ich habe mir Geld erschwindeln wollen. Vielleicht auch einen Kuss. Vor allem Geld. Jetzt aber. Mein ich's ernst. Und so und so. Du sollst das nicht mehr tun. Still die Musik. Du sollst dich zu mir setzen, hier ins Dunkle. Sollst meinen Namen sagen. Nando. Nando, mich küssen. Komm. Ich komme ja. Ich küss dich ja. Den Namen will ich nicht wissen. Mein ja gar nicht dich mit deinem einzigen bestimmten Namen. Der einzigen Vergangenheit und Zukunft. Ich habe auch keinen anderen im Sinn. Ich denke an dich. Nur nicht so, wie du meinst. Du bist die Härte und die Zärtlichkeit. Das fremde Land. Der Mann. Das war Anneliese Gruber, von der man sagen könnte, was man von so vielen alleinreisenden Mädchen sagt, dass sie etwas erleben wollte. Aber auch, dass sie, wie ihre Schicksalsgenossen, am Ende eins wurde mit dem fremden Lande. Dass sie es in sich aufnahm und von ihm aufgenommen wurde, mit Haut und Haar. Und nun ist für die Gesellschaft auf der Terrasse die Mittagspause zu Ende. Die Apparate werden zusammengeklappt, die eingekauften Reiseandenken in die Taschen gesteckt. Der Chauffeur draußen betätigt seine Hupe und setzt den Schalltrichter an den Mund. Achtung! Ende der Mittagspause. Fertig machen zur Abfahrt. Ich wiederhole. Fertig machen zur Abfahrt. Fertig machen zur Abfahrt. Gut. Aber wer war das eigentlich, der da befahl? Was war's für ein magisches Signal, dem alle mit einem Mal folgen mussten? Und durchaus nicht die auf der Terrasse gebliebenen allein? Warum reißt sich das Fräulein aus Deutschland los von ihrem zweifelhaften Liebhaber, der doch immerhin einer war, ein Mann? Warum lässt der junge MacDonald Stern den Bootsmann plötzlich zurückrudern, so schnell er kann, statt dass er bliebe und führe in der Nacht zum Fischen und in vielen Nächten und hätte wieder einen Freund? Warum muss die alternde Nellie Brown aus Chicago, die einmal zur Ruhe und zu sich selbst gekommen war, plötzlich aufstehen und die Gartentreppen hinaufeilen mit keuchendem Atem? Warum muss der Pfarrer Schifferli die Kirche und der Kaufmann Peter ten Hoch seinen Wasserfall verlassen? Fragen wir doch. Gelaufen, atemlos, von hier, von dort, grad noch zurechtgekommen. Und schon fort. Was fort? Noch keine 1000 Meter weit. Wer sich nicht festhält... Dazu war nicht Zeit. Wer sich nicht festhält, wer nicht sicher steht... Wer in Gedanken eigene Wege geht... Der wird herausgeschleudert. Auf die Steine vom Felsen aufgespießt, ins Meer gerollt. Der Träumer träumt beim Tageslicht. Was blieb für uns? Die mageren Gebeine. Die essen nicht mehr, die trinken nicht. Wir sind arm, schöne Dame. Still, still. Nichts mehr davon. Lieber hinauf in der Nacht noch einmal zu der kleinen Kapelle. Da treten sie aus der Mauer, die uns schon vertrauten Toten. Da kommen sie und setzen sich auf die niedere Steinbank. Einer nach dem anderen. Und wer sollte entscheiden, warum sie vom Wege fortgegangen sind? Und warum sie dann doch so eilends zurückgelaufen sind, wenn nicht sie selbst. Ausgesucht waren wir schon, als er einstieg am Bärenkap und löschte unsere Namen. Gezeichnet waren wir schon. Boten des Todes, die uns fortlockten. Amadeo, der Gärtner. Antonio, der Bootsmann. Vincenzo, der Kutscher. Der Nichtstuer Nando. Der Topfspucker Paul. An den Olivenstamm hat er mich gesetzt, mein Begleiter, und mich zur Ruhe gebracht. Die Cherubim hat er mir gezeigt und mich meinen Namen schreiben lassen in den Staub. Meinen Freund hat er mich wiederfinden lassen und mein Freund hat mir verziehen. Worte der Jugend hat er mich hören lassen, die nicht tonlos geworden sind. In die Gestalt eines jungen Liebhabers hat er sich gekleidet. Seine Blicke haben mich schön gemacht. Sein Mund hat mich geküsst. Fortgegangen sind wir, vom Wege ab. Zu sterben nicht, zu leben vor dem Tod. Wir brachten Hotel Paradiso, ein Hörspiel von Marie-Louise Kaschnitz. Die Personen und ihre Darsteller. Sprecherin Christa Adomeit. Sprecher Olaf Kweiser. Lautsprecherstimme Otto Karl Müller. Kutscher Hans-Heinz Klüfer. Bootsmann Lothar Rollauer. Topfspucker Ernst Köstling. Fernando Arnulf Sprunk. Gärtner Friedrich Otto Scholz. Nellie Brown Susanne Heim. Peter den Hoch Hans Gugel. Mädchen Annegret Ronald. MacDonald Stern Reinhard Wettig. Frau Schifferli Doris Edler. Pfarrer Schifferli Harry Naumann. Anneliese Carla Best. In weiteren Rollen Günther Diehl, Gerd Berger, Helmut Peter und Melita Johentgen. Toningenieur Willi Latz. Schnitt Marlies Mattis. Regieassistent Reinhard Wettig. Regie P.A. Stiller.